Auf Schäumen der Welt empor. schöne Geschöpfe nach ihrer Art, Vieh und kriechendes Gewürm und Tiere der Nähe nach ihren Gattungen. Three. Tiefen Sinn, um aus dem hellen Blick seines Ding, was gemacht hatte, und es war sehr gut, und der himmlische Chor feierte das Ende des sechsten Tages mit lautem Gesang.